Dass deine Liebe immer mehr in uns brennt. Immer mehr in uns brennt, immer mehr in uns brennt. Halleluja, danke Herr, dass wir diese reale Liebe von dir erfahren können, heute Morgen und jeden Tag und jede Stunde. Du bist der reale und der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Halleluja, Herr, wir danken dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Und dass du lebst, dass du lebst, dass du lebst, dass du lebst und errettest und heilst und befreist. Herr, wie damals, als du über diese Erde gelaufen bist, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oh, lass dir diese Lüge nicht einreden, dass Gott nicht mehr real ist, dass er nicht mehr die gleichen Dinge tut, damals wie heute, sondern er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche und er liebt es zu retten und er liebt es zu heilen. Er liebt es zu befreien und er liebt sein Volk. Er liebt sein Volk. Er liebt sein Volk so sehr, er liebt dich so sehr, dass er sich hingegeben hat am Kreuz. Was willst du noch? Was willst du noch als Beweis? Was willst du noch als größerer Beweis, dass er dich liebt? Wenn er sein Blut hingegeben hat, wenn er sich hat schlachten lassen, brauchst du noch mehr Beweis für seine Liebe. Aber wir sagen, Herr, wir brauchen keinen Beweis. Du hast bewiesen, dass du uns liebst mit außergewöhnlicher, unendlicher und starker Liebe. Danke, Herr. Danke. Und er sagt wirklich heute Morgen, wach auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Er ist dein Licht. Er ist dein Licht. Herr, du bist unser Licht. Wir stehen heute auf. Und ich habe so im Lobpreis schon gesehen, wie wir so die Grabtücher abwerfen. Bist du bereit? Wo sich irgend so ein komisches Grabtuch auf dich gelegt hat. In dir. wirklich leben. Ist dir das schon aufgefallen? Wir sind die, die echtes, wahres Leben haben. Und es ist stärker als alles, was vielleicht dein Körper dir sagt, was deine Seele dir zwischendurch mal sagt. Das echte Leben ist in deinem Inneren, in deinem Geist, in unserem Inneren, in unserem Geist. Und das ist das Leben. Von da breitet es sich aus in unserem Körper, breitet es sich aus in unsere Seele. Halleluja. Wir leben. Wir leben. Halleluja. Und wir lieben. Und wir sind geliebt. Das heißt in Jeremia 31,3 sagt Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade. Halleluja. Und Herr, wir danken dir heute für deine Gnade, dass du uns zu dir gezogen hast. Dass du uns mit ewiger Liebe liebst. Und dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du näher bist als das Auto vor mir mit seiner Stoßstange. Gibt es heute gar nicht mehr die Aufkleber, ne? Aber früher mal. Ja, danke, dass du uns so nah bist, dass du in uns bist, dass du in uns eingezogen bist. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist Jesus in dir eingezogen und er wohnt in dir. Er wohnt in uns. Nicht Jesus sei unser Gast und Segner, was du uns bescheret hast. Nein, sondern Jesus. Du bist 24 Stunden in mir. Kein Gast, sondern der dauerhafte Obermieter. Halleluja, danke Herr. Das heißt in 1. Johannes 4, 9. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Halleluja, danke Herr für deine Liebe. Und dass diese Liebe echt ist und real ist und hier ist und jeden Einzelnen jetzt durchströmt. Danke, Herr. Herr, wir lassen uns fallen heute Morgen in deine Liebe, in deine Hand. Bist du bereit, alle Kontrolle loszulassen und dich in die Hand von seiner Liebe fallen zu lassen? Dann tu das einfach. Sag, Herr, ich lass alles los. Ich lass mich fallen in deine Liebe. Lass mich fallen in deine Liebe. Vielleicht habe ich nicht alle Antworten. Ich lass mich fallen in deine Liebe. Und aus deiner Liebe kommen alle Antworten und alle Lösungen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir in deiner Hand geborgen sind und stark sind. In seiner Liebe geht jede Angst und jede Furcht. Es gehört nicht mehr zu dir. Wenn du von Ängsten geplagt warst, dann sag, das gehört nicht zu mir. Es gehört nicht zu mir. Dein Herr, ich nehme heute deine vollkommene Liebe. Deine vollkommene Liebe, sie treibt die Furcht aus. Sie nimmt die Furcht weg. Ich tausche Angst, die sich mir genähert hat. Ich sage nicht meine Angst, das ist nicht unsere Angst, aber die Angst, die sie uns angegriffen hat vielleicht. Ich tausche sie gegen deine Liebe. Ich tausche sie gegen deine Liebe. Und ich habe mit Angst und Furcht nichts mehr zu tun. Sag mal, ich habe mit Angst und Furcht nichts mehr zu tun. Weil seine vollkommene Liebe mich ganz ausfüllt. Dass deine vollkommene Liebe uns ganz ausfüllt und dass wir nichts zu befürchten haben, sondern zu erfreuen haben. Wir freuen uns auf alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Wollen wir das machen? Weil er hat Großes und er hat Mächtiges und er hat Starkes für dich vorbereitet. ist, hat er für die bereitet, die ihn lieben. Die ihn lieben. Und du liebst ihn. Du liebst ihn. Und er sagt dir heute Morgen, alles kommt zustande. Geh nicht aus meiner Liebe. Geh nicht aus meiner Liebe raus, sondern bleibe in meiner Liebe. Bleibe in meiner Liebe. Und alles kommt zustande, was ich für dich vorbereitet habe. Oh Herr, wir bleiben in deiner Liebe. Und wir sättigen uns heute Morgen an deiner Liebe. Ich sättige mich an deiner Liebe, Herr. Ich sättige mich an deiner Liebe. Und ich esse mich satt. Weißt, wir sitzen am Tisch vom Herrn. Wir sitzen am Tisch vom Vater, von Jesus. Und da sind die köstlichsten Speisen aufgetischt. Und wir essen von Gott, wir essen uns satt. Satt von ihm, satt von ihm, satt, satt. Sag mal, ich esse mich satt heute Morgen. Ich esse mich satt heute Morgen. Wir essen uns satt von dir. Wir essen uns satt von dir. Das ist eine Sättigung. Das ist eine Sättigung, die kommt. Du musst es nur zulassen. Lass dich nicht ablenken. Sondern jetzt ist seine Sättigung da. Seine Sättigung. Und er möchte deinen ganzen Menschen sättigen. Dein Geist, deine Seele und dein Körper. Dass du gesättigt bist. Er ist der Herr, unser Hirte. Und uns mangelt es an nichts. Weißt du, wir laufen nicht mehr durch diese Welt mit dem Bewusstsein, das und das und das und das und das und das und das und das und das mangelt mir. Nein, ist nicht mehr unser Bewusstsein, weil es nicht die Wahrheit ist. Sondern worauf sind wir ausgerichtet? Wir haben empfangen, wir werden gesättigt mit dem Besten. Und zwar ständig mit dem Besten seiner Güte. Er hat uns gesättigt. Und wir geben von dieser Sättigung weiter. Halleluja. Wir geben diese Sättigung weiter. Wir geben diese Sättigung weiter. Wir geben diese Sättigung weiter an alle, denen wir begegnen. Wisst ihr, er hat uns gesättigt. Und ich sage, diese Welt braucht Menschen, die gesättigt sind. Dieser Sättigung leben. Oh, danke, Herr. Für Sättigung. Tiefe Sättigung. Auch für jeden am Livestream. Gott sättigt dich gerade jetzt. Mit seiner Liebe. Mit seinem Frieden auch. Mit seinem Frieden. Kommt jetzt Frieden in dein Herz, wo du unruhig warst. Wo du besorgt warst. Jesus hat gesagt, ich lasse euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, sondern ich gebe euch meinen Frieden als Geschenk. Also mach dich weit auf und empfang seinen Frieden heute Morgen. Seinen Frieden, Herr, wir empfangen deinen Frieden heute Morgen. Deinen Frieden, der höher ist als jeder Gedanke. Dein Friede, Herr, danke. Deinen Frieden, für deine Liebe, für deine Sättigung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh Herr, nimm auf, nimm auf. Empfang dich, Herr. möchtest, dass Gott heilen möchte, und zwar Darm, du hast Verdauungsbeschwerden und einfach einen unruhigen Darm. Wen betrifft es? Unruhiger Darm? Komm nach vorne. Gott möchte dich heilen jetzt. Wir setzen den Frieden Gottes frei. Alles kommt in die Ordnung Gottes, in deinem Darm. Jesu Namen. Volle Heilung, voller Friede. Friede jetzt in deinem Namen, Jesu Namen. Friede Gottes. Vollkommen geheilte Verdauung jetzt im Namen Jesus. Danke, Herr, für dein Sieg. Danke, Jesus. Alles in göttlicher Ordnung. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, gib mir mal die Ehre. Danke, Herr, du bist der Herr, unser Arzt, Jahwe Rapha. Wir preisen dich, wir loben dich. Halleluja. Und du nimmst es jetzt im Glauben und sagst, danke, Herr, für einen perfekten Darm. Und meine Verdauung ist perfekt. Keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr. Halleluja. Unser Gott ist der Sieger. Liebst du deinen Gott? Liebst du deinen Herrn? Juhu! Wir lieben dich, Herr. Oh, und sag mal zu deinem Nachbarn, den du noch begegnest, während du auf den Platz gehst. Und er liebt dich so sehr und ich liebe dich auch. So, geht's euch gut? Ja, wenn Gott uns liebt, geht's uns gut und er liebt uns. Halleluja. Ihr dürft dann noch die Plätze einnehmen, genau. So, ja, ich möchte heute Morgen mit euch so ein bisschen Matthäus 14 anschauen, als Jesus auf dem Wasser ging. Jetzt sagt er, das habe ich schon oft gehört. Ja, ich auch. Ja. Aber ich gehe trotzdem heute Morgen darauf ein. Ja, ich möchte auf ein paar spezielle Punkte heute eingehen, weil ich glaube, es ist einfach wichtig auch für unseren Alltag. Und genau, bevor wir jetzt einsteigen, lese ich einfach mal Matthäus 14, 24 bis 33 mal vor. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm aufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sehen, waren sie zu Tode erschrocken. "Es ist ein Gespenst", meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Habt keine Angst, ich bin es doch. Fürchtet euch nicht." Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm her", antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. "Herr, hilf mir", schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: "Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?" Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Der erste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, die waren da auf dem Boot, ja, der Sturm tobte, okay, dann, ein Gespenst, ja, sie dachten erstmal, was kommt denn da jetzt, ja? Und dann erkannten sie ja doch Jesus in dem Ganzen und sie sagten: "Herr", oder Petrus sagte: "Herr, wenn du es bist, ja, dann sag, dass ich zu dir kommen soll." Der erste Aspekt, fand ich so interessant, ist, Petrus sagte erstmal: "Herr, wenn du es bist, dann sag, dass ich kommen soll." Er stieg nicht einfach aus dem Boot, Jesus, du bist ja, und los geht's, ja, sondern er war sich dessen wohl bewusst, dass es funktioniert, auf dem Wasser zu gehen, ja, weil Jesus konnte es ja auch, aber er sprang nicht gleich los und lief ihm entgegen, sondern er wartete auf sein Wort. Er wartete, ja, und ich habe mir das so ein bisschen für mich immer so Revue passieren lassen, ja, und mir ist es auch schon oft in Gebeten oder wenn mir jemand was erzählt, wo ich mir gedacht habe, Ja, warte doch auf sein Wort, ja. Du musst nicht gleich losspringen. Ja, vielleicht sagt Jesus dir, du sollst das und das tun oder du sollst auswandern oder du sollst, keine Ahnung, ja, was auch immer. Dann wäre der richtige Punkt erstmal zu warten auf sein Wort, wo er sagt, jetzt geht's los, ja. Viele haben den Traum in sich und gehen einfach los, ohne Jesus mitzunehmen. Und das ist ein Problem. Ja, viele hören auch, ja, das und das, das soll man tun und dann rennen sie einfach los. Ja, es mag der Traum sein, den Jesus für dein Leben hat. Ja, es mag in dir sein. Ja, es ist alles. Aber hey, es gehört auch ein bisschen Vorbereitung da dazu. Ja, es gehört auch ein bisschen, Jesus macht es dann schon und Jesus sagt dir dann auch schon, jetzt ist die Zeit, jetzt mach es. Ja, aber dieses vorschnelle, ich gehe einfach mal und lass alles hinter mir, das funktioniert oft nicht und endet irgendwo und dann sagen die Leute, boah, ja, aber es kam doch, es ist doch Jesus, Gott hat es mir doch gesagt. Ja, Gott hat es dir gesagt, aber vielleicht war es zu früh, ja, das Ganze auch zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden davon abhalten möchte, den Traum zu leben, ja. Das, was ich euch ermutigen möchte, ist einfach, ihn zu fragen, in die Ruhe einzukehren, ihn zu sagen, geht's jetzt denn los? Und du merkst es dann schon, wie er schiebt und wie er alles formt und wie er alles macht. Ja, wenn ich hatte auch immer den Traum zu predigen, ja, bloß wenn ich halt, was weiß ich, vor 8 Jahren hierher gestanden wäre und angefangen hätte zu predigen, dann wäre, glaube ich, nicht das rausgekommen, was hätte rauskommen sollen, ja, dann wäre irgendwas rausgekommen, wenn überhaupt was rausgekommen wäre, ja, es braucht Zurüstung, es braucht Zeit, ja, es braucht den richtigen Augenblick in vielen Dingen. Wir sollten nicht einfach nur losstürmen, weil wir es jetzt denken, jetzt ist der Zeitpunkt, sondern wir sollten es immer in Teamwork auch mit Jesus machen. Und dann funktioniert es auch, das Ganze. Also das ist, wie gesagt, der erste Aspekt, ja, lass dich auch von niemandem hetzen, ja, auch nicht von, wow, und wenn du jetzt noch einen Tag wartest, ja, mit der Unterschrift, dann ist alles vorbei. Nein, ja, wenn alles von Gott ist, dann holt ihr Gott rein in diese Situation, frag ihn, ist es der richtige Weg, was weiß ich, soll ich da investieren oder soll ich nicht investieren? Bloß weil jemand vor dir sitzt, der sagt, du musst jetzt sofort investieren, weil morgen gilt's nicht mehr, ja, heißt es nicht, dass das jetzt von Gott ist. Vielleicht ist es von Gott, dass du investieren sollst, ja, aber dann geht's auch noch morgen, ja, wenn Gott's dir sagt. Wenn du Sachen mit Gott machst, dann funktioniert's. Ja, und selbst wenn du dich vielleicht auch mal vertust, ja, und sagst, wow, jetzt bist du vielleicht doch einen Tag zu spät dran, glaub mir, Gott dreht's dann noch um und macht das Beste draus, dass es für dich noch besser ist wie vorher. Also ich habe schon so oft im Leben erlebt, dass man mich gehetzt hat, ja, zu Entscheidungen irgendwo reingedrängt hat, und ich sag's euch, im Schluss war das gar nicht so gut. Ja. Ich habe dann Entscheidungen getroffen, auch wenn vielleicht die innere Stimme vielleicht noch gesagt hat, nein, ja, jetzt nicht, ja, oder so. Und derjenige oder diejenige hat mich so gehetzt, ja, und ich habe es dann halt gemacht und ich habe Schiffbruch erlitten. Ja. Deswegen, erster Punkt, du lässt dich nicht mehr von irgendjemand hetzen. Ja. Niemanden. Du gehst mit dem Heiligen Geist, du hörst, was Gott dir sagt, ja, und dann gehst du Schritt für Schritt in das Ganze hinein. Aber du wartest, bis Gott das Ja sagt, jetzt ist es dran, jetzt tust du's, ja. Das, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, wow, jetzt machen wir gar nichts mehr. Nein, wir gehen Schritt für Schritt voran. Ja? Petrus ist ja auch nicht im Boot gesessen und hat gesagt, jetzt warten wir halt einfach mal. Nein, er hat den ersten Schritt gemacht und hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann sag zu mir, komm. Ja? Das ist ein erster Schritt. Das ist nicht passiv vorm Fernseher zu verbringen, auf dem Sofa zu verbringen und nichts tun. Das ist ein passiver Schritt. Und dann hat Jesus, ein aktiver Schritt. Und dann hat Jesus gesagt, komm, und dann ist er den nächsten Schritt gegangen und er ist gegangen, ja. Und so gehen wir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Wir sind nicht passiv, sondern wir sind aktiv. Aber wir warten immer im Zusammenspiel, was er zu uns sagt, und gehen voran. Genau, wir leben in einer Zeit, in der letztendlich immer alles schneller, schneller, schneller, schneller wird und wir sollten immer schneller und schneller und schneller und schneller werden, ja. Und da möchte ich einfach euch sagen, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit, auf Gott zu hören. Und ganz ehrlich, hier hat ein Sturm getobt, ja. Und manche sagen mir auch in Herausforderungen immer wieder, ja, die Herausforderungen und ja, und dann sage ich, hey, das Wichtigste ist in der Herausforderung, komm erst mal zur Ruhe. Ja, komm erst mal zur Ruhe. Viele sind dann in dem ganzen Stress drin. Na, ich muss das noch tun und das noch tun und das noch. Und mein Tag ist so voll und das und das und das und das. Was ich erlebt habe, ist, komm erst mal zur Ruhe. Ja, fahr erst mal runter. Herr, komm, füll du mich. Herr, was hast du? Was hat Priorität? Was tun wir jetzt? Und dann geht's los. Weil wenn du in diesem Sturm bist und du handelst einfach und du tust einfach, du agierst einfach, dann bist du derjenige, der gehetzt wird. Dann bist du nicht der Kopf, sondern der Schwanz. Ja, du agierst nur noch irgendwie rum, ja. Und deine Entscheidungen werden zu, sage ich mal, 80-70% falsch sein, die du triffst. Weil du einfach gehetzt wirst, ja. Du machst einfach nur noch, du agierst einfach nur noch. Und wenn du deinen Tag vollbracht hast am Abend, denkst du, boah, ich habe nur noch agiert. Ich habe nur noch agiert. Das war der stressigste Tag meines Lebens, so an der Art, ja. Ich habe nur noch agiert. Komm runter. Komm runter. Komm einfach runter. Und wenn es die größten Herausforderungen sind und der Sturm und die Wellen um dich toben, empfehle ich dir, komm zur Ruhe. Geh zu ihm, frag ihn und dann gehst du den nächsten Schritt. Und dann wird's gut. Ja, dann wird's gut. Und dann sagst du auch abends, wow, war gar nicht so schlimm. Ja, war alles gar nicht so schlimm. Das, was ich tun sollte, habe ich getan. Unser menschliches Denken oder beziehungsweise die Welt denkt ja immer, wir müssen ganz schnell alles tun, damit wir fertig werden. Aber das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht, weil du weißt gar nicht, was du tun sollst. Du weißt gar nicht, was dir am Tag noch begegnet. Das weißt du alles gar nicht. Gott weiß es aber. Deswegen das Allerbeste, was du tun kannst, ihn fragen, ihn priorisieren lassen und dann losgehen. Und das ist entspannter. Ganz ehrlich, das ist echt entspannter. Ich versuche das gerade immer mehr und mehr und mehr umzusetzen, auch bei mir in meinem Leben. Ich sage es euch, es ist entspannter. Man regt sich nicht mehr so viel auf, ja. Man hat nicht mehr so viel Stress bei dem Ganzen, sondern einfach mal runterfahren, füllen lassen, weitergehen. Dann wird es viel, viel, viel, viel besser. Und du denkst, und du hast am Abend, bist du immer noch relativ locker, sage ich jetzt einfach mal, ja. Weil es aus seiner Kraft geht. Genau. Was wir auch ablegen sollten, beziehungsweise was heißt ablegen sollten, ist nicht der richtige Ausdruck, aber wir sollten damit rechnen, dass wenn Gott eingreift, ja, dass er eingegriffen hat. Das ist das Erste, ja. Aber vielleicht sehen wir es nicht immer gleich. Ja, also bloß weil du irgendwie, wenn du jetzt da gehst und es nicht gleich siehst, ja, oder den Weg eingeschlagen hast und nicht gleich den Erfolg siehst, lass dich nicht davon abhalten bei dem Ganzen, ja. Petrus oder die anderen haben sich auch nicht abhalten lassen. Sie haben zuerst ein Gespenst gesehen, ja. Die hätten können auch alle ins Wasser springen sofort, ja. Wow, ein Gespenst, ja. Gut, der Sturm hat noch getobt, der war auch nicht so geschickt gewesen. Ja, aber bleib dran, ja. Bleib dran mit Fokus auf Jesus. Bleib einfach dran in dem Ganzen. Letztendlich nennt man das Ganze auch Geduld, ja. Geduldig sein, ja. Geduldig sein in dem Ganzen. Und das ist auch ein guter Punkt in dieser Zeit, ja, was da wichtig ist. Geduld. Ja, Geduld. Wer von euch braucht mehr Geduld? Okay, gut. Wusste, dass ich nicht alleine bin. Genau. Lesen wir mal Hebräer 10, Vers 36. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Aber ihr müsst standhaft bleiben, aber ihr müsst geduldig sein, heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Ja, oder ihr sollt geduldig sein. Was Gott euch zugesagt hat. Wir dürfen immer, und es ist also nicht aus der Durcheinander bringen lassen. Die Erwartung ist immer, Gott hat es getan. Also das, sonst ist es kein Glauben. Ja? Also wenn du betest, wenn du da weitergehst mit ihm, und dann bleibst du auch in der Erwartungshaltung, Gott hat es getan. Aber im Sichtbaren kann es auch mal eine Zeit dauern. Es kann auch mal ein Weg sein, wo du einfach geführt wirst. Das ändert aber nichts an dem Endpunkt, an dem Ziel, dass es Gott getan hat und dass es im Sichtbaren auch sichtbar sein wird. Daran ändert sich nichts, ja. Aber der Weg dorthin kann mal auch etwas länger dauern. Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Weil, wie wir hier in Hebräer 10, Vers 36 auch lesen, ja, aber ihr müsst standhaft bleiben, also geduldig sein, was Gott von euch erwartet. Was erwartet denn Gott von uns? Gute Frage, ne? Was erwartet er von uns, ja? Dass wir einfach ihm vertrauen und in Liebe vorwärts gehen, ja? Menschen heilen, Tote auferwecken, ja? Dämonen austreiben und so weiter und so fort, plus das, was er noch dir reingelegt hat, in deinen Traum, ja. Aber dass wir vorwärts gehen einfach, ja, das erwartet er, dass wir das Wort Gottes als Wahrheit anerkennen, also ihm vertrauen, das erwartet er. Und dann, er wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat. Jetzt kannst du noch sagen, was hat er uns zugesagt? Andere Predigt, ja, aber du bist ein Kind Gottes, du bist eine neue Kreatur, du bist hochversetzt, du hast die Autorität Jesus, ja, du bist da, um im Leben zu herrschen und so weiter und so fort, ja, das hat er dir zugesagt. Alle Verheißungen sind in Jesus, ja und Amen. Amen, Amen. Genau, und deswegen dürfen wir auch daran festhalten. Und wir müssen auch da dranbleiben, egal ob du es gerade siehst oder nicht. Und wie gesagt, auch wenn der Sturm tobt und es ist ja nicht so toll für deine Seele, ja, aber du gehst weiter. Du gehst weiter. Ja, ich habe da so, ich weiß nicht, habe ich es irgendwo gelesen oder einen Satz bekommen auf jeden Fall. Geduld ist der Raum, in dem Gottes Wort wachsen kann. Wer zu früh aufhört zu vertrauen, verpasst oft die Frucht. Ja? In dem Sturm wächst du mehr, als dass du, wenn alles ne, und der Alltag und so weiter. Ja, da wächst du auch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, wenn du dranbleibst, da musst du aber schon richtig dranbleiben, ja, bei dem Ganzen. Aber so richtig einen Hochsprung machst du, ja, wenn es mal zu Herausforderungen kommt, ja, wenn Geduld gefragt ist, wenn Ausharren gefragt ist, ja, dann klammerst du dich doch an das Wort Gottes. Herr, du hast doch gesagt in deinem Wort steht, ja, du proklamierst das Wort, du gehst rein, ja, du nimmst das Wort für dich, ja, und es wird eins mit dir, dieses Wort, immer mehr und mehr und mehr, du kriegst neue Offenbarungen. Warum? Weil du bist auf den Knien, ja, du sagst, Herr, das muss, das ändert sich jetzt und so weiter und so fort, ja, da wächst du. Da wächst du. Nächstes Mal, wenn dir das passiert, sagst du Kinderfasching, ja? Ja. Thema ist nur, es wird halt dann immer... Ja. Das, was mir früher begegnet ist, sage ich heute, ja. Aber es geht halt weiter. Es geht weiter. Du wächst, du wächst, du wächst, du wächst. Du wirst erwachsener, erwachsener, erwachsener, erwachsener. Das ist so, ja, wie wenn du ein Kind als Herausforderung hattest, ja, das sagst du heute wahrscheinlich, hey, wenn das die Herausforderung ist, was soll das? Ja, das ist keine Herausforderung mehr für mich. Du bist gewachsen im Weltlichen und so wächst du auch im Geistlichen. Ja, und so wird es halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und du kriegst immer, oder du hast immer mehr Verantwortung, du hast immer mehr Autorität letztendlich, wo du merkst im Leben, ja, da kannst du mehr bewegen. Und so wächst du. Ja, deinem 5-jährigen Kind wirst du keine Autoschlüssel in die Hand drücken. Ja, und sagen, fahr jetzt los. Und so hast du immer mehr letztendlich auch Verantwortung, was Gott dir gibt, auch in deinem Umfeld Verantwortung, weil du einfach auch geistlich wächst. Ja? Und damit wachsen aber auch die Herausforderungen. Aber das ist gut, weil du willst ja weitergehen und weitergehen und weitergehen. Doch, und das fand ich so cool in dem Ding, wer zu früh aufhört, ja, zu vertrauen, verpasst oft die Frucht. Ja? Viele sagen, der hat für mich gebetet, ich spüre die Symptome noch, hat nicht gewirkt. Sie verpassen die Frucht. Ja? bleib dran, bleib stehen, bleib standhaft auf dem, was in dem Wort Gottes steht. Und du wirst es erleben, weil Gottes Wort ist lebendig, es ist kraftvoll, es ist das Höchste letztendlich, was es gibt. Ja? Und deswegen bleib dran. In Jesaja 55,11 heißt es, genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und wenn in seinem Wort steht, durch seine Wunden bin ich geheilt, dann hat es Kraft, dann hat es Wirkung und es erreicht genau das, wofür es da ist, ja, wofür es aufgetragen wurde, nämlich, dass ich geheilt bin. Und das gilt auch für dich. Die Frage letztendlich ist also nicht, hat das Wort Gottes Kraft? Sondern die Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem Wort Gottes in meinem Leben? Wie viel Vertrauen gebe ich dem Wort Gottes in meinem Leben? Wie viel Vertrauen schenke ich ihm denn? Ja? Die Sache, ob das Wort Gottes Kraft hat oder nicht, das müssen wir nicht diskutieren. Das ist so. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Himmel und Erde erschaffen. Er sprach und es wurde. Wenn das keine Kraft ist, derjenige soll mir mal eine größere Kraft zeigen, der ein ganzes Universum erschafft. Kann keiner von uns. Das ist Kraft. Also über das müssen wir nicht diskutieren. Diskutieren könnten wir, vielleicht auch mit dir selber kannst du diskutieren, wie viel Vertrauen, wie viel Raum gibst du dem Wort Gottes in deinem Leben? Oder gibst du der Weisheit dieser Welt den Raum in deinem Leben? Was sagte Jesus zu Petrus? Komm her. Ja? Und dieses Komm her, dieses Wort, blieb nicht ohne Wirkung. Sondern in dem Moment, als Jesus gesprochen hat, komm her, war es auf einmal so, dass auch Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Ja? Er konnte auf einmal auf dem Wasser gehen. Ein Wort gesprochen und es passierte. Was ist genau passiert? Die eigentliche Wahrheit ist doch, physikalisch gesehen, es ist unmöglich, auf dem Wasser zu gehen. Ja? Es war ja schon krass, dass Jesus auf dem Wasser geht. Jetzt geht auch noch Petrus auf dem Wasser. Ich meine, was ist denn hier los? Ja? Geht jetzt auf einmal jeder hier auf dem Wasser? Setzt man die ganze Physik dieser Welt außer Kraft? Ja? Halleluja! Und damit sehen wir, ja, was eigentlich für eine Kraft in dem Wort drinsteckt. Damit sehen wir, dass es was Größeres gibt als jedes physikalische Gesetz hier auf dieser Welt. Als alles das, was wir wissen, unsere ganze Erfahrung von was weiß ich wie viel Weltgeschichte, sage ich dir, ist dahin, indem du das Wort Gottes nimmst. Du kannst alles vergessen, die ganze Physik, die ganze Chemie, alles. Du kannst alles vergessen. Es gibt eine größere Wahrheit und das ist das Wort Gottes und das steht drüber und das sehen wir in der Bibel. Nochmal kurz zur Erinnerung, ihr kennt das alles, ja? Johannes 1, aber so eins meiner Lieblingsverse, viele Lieblingsverse, aber das ist auch einer meiner, ja? Johannes 1, 1 bis 4. Am Anfang war das Wort, ja? Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Ja, und dann weiter in 14. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen, also in Jesus. Das Wort wurde lebendig in Jesus. Aber ich finde es so genial. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Alles wurde durch ihn geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Nichts ist ohne Jesus entstanden. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Ja, also wenn das keine Kraft ist, die ganze Bibel, na, das ist das, die kommt kompakte Kraft Gottes letztendlich zusammengepackt, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir es verinnerlichen, wenn wir es zu uns nehmen. Ja, Gott sei oder Jesus hat ja auch gesagt, ja, das Wort ist das Brot letztendlich. Ja, wir denken immer an das, ja, wir müssen essen. Ja, das, was du essen musst, letztendlich ist das Brot, das Wort Gottes. Ja, weil das ist es, wo die Kraft letztendlich steckt, wo sie freisetzt dann letztendlich auch. Ja. Und deswegen, durch ihn wurde alles geschaffen. Was ist denn höher, das Geschaffene oder der es geschaffen hat? Der es geschaffen hat, ist höher. Weil der Geschaffene hat nichts getan, der wurde geschaffen. Aber der es geschaffen hat, der hat es gemacht. Also das ist höher als das, was geschaffen wurde. Deswegen ist das Himmlische höher als das Weltliche. Weil nicht die Welt hat den Himmel erschaffen, sondern der Himmel hat die Welt erschaffen. Ja? Die Physik, die Zeit, alles wurde durch das Wort erschaffen. Deswegen ist das Wort höher wie die Physik, wie die Zeit, wie alles, was du hier auf dieser Welt haben kannst. Es steht höher. Und deswegen, wenn du in die höhere Sphären gehen willst, wenn du Höheres erleben willst, wenn du Zeichen und Wunder erleben willst, dann musst du nicht auf dieser Welt bleiben, sondern du musst eins höher gehen. Dorthin, wo es erschaffen wurde. Im Himmel, im Wort. Und das nimmst du und veränderst unten. Und in diesem Wort, das heißt ja weiter, war das Leben. Ja? Menschen können kein Leben erschaffen. Sie können aus Leben Leben machen. Ja? Aber sie können kein Leben erschaffen. In ihm, in diesem Wort, ist das Leben. Wenn du das Wort nimmst, gibst du Leben weiter. Du erschaffst Neues. Ja? Du machst Neues. Du bringst Neues in diese Welt hinein, weil das Wort ist, ja, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht so ein, ist der Erschaffer letztendlich, ja, also da ist die Erschaffungskraft, die Erschöpfung, ja, die Erschaffungsschöpfung letztendlich schlechthin, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube, ihr versteht mich, was ich meine, ja, da ist die Schöpfung schlechthin ist in diesem Wort. Das Wort wurde dir gegeben mit der gesamten Autorität. Wenn du jetzt anfängst, das Wort Gottes richtig einzusetzen, erschaffst du neue Dinge. Du erschaffst deine Zukunft. Ja? Du erschaffst eine Atmosphäre des Himmels letztendlich mit dem Wort Gottes. Und das ist das, was Gott möchte. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber er braucht einen Kanal. Und dieser Kanal ist nicht mehr Jesus. Dieser Kanal ist nicht Gott. Dieser Kanal ist kein Engel. Dieser Kanal bist du und ich. Wir sind an seiner Stadt hier auf dieser Welt. Ja, die Kraft ist nicht von uns. Also jetzt wird man nicht eingebildet, ja? Ja, ich bin hier der neue Schöpfer, ja? Nein. Vorsicht. Die Kraft ist in dir durch den Heiligen Geist. Aber der Kanal, es rauszulassen, bist du und ich, ja, durch dein Sprechen, durch dein Handeln, durch dein Tun bist du der Kanal, um den Himmel hier auf diese Welt reinzubringen. Du und ich sind der Kanal, den Himmel in deine Familie reinzubringen, in deine Ehe, in deine Beziehungen, ja, in dein Umfeld, in dein Arbeitsleben, in die Gemeinde, wo auch immer du bist. Du allein bist der Kanal. Und du allein, das wird ein bisschen krass, bist verantwortlich, ob der Kanal offen ist oder zu ist. Ja? Du allein, wie viel Raum gibst du dem Ganzen? Wie viel vertraust du? Was machst du? Mit was beschäftigst du dich? Was möchtest du in deinem Leben? Nach was strebst du? Ist es wirklich so, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Ist es bei dir so? Wenn es so ist, sage ich dir, und alles andere wird dir zufallen. Ja, das ist die Verheißung. Ganz einfach. Gott hat es ja so einfach gemacht. Gott hat es uns so einfach gemacht. Das, was er wollte, letztendlich ist für diese Zeit, wo du jetzt gerade lebst, dass so viele wie möglich, ja, das Evangelium hören, Jesus annehmen und errettet werden. In dieser Zeit ist nicht Zeit, dass keine Ahnung, der Christian jetzt reich wird, ja, so ist wie Elon Musk und Milliarden hat, ja, kann er haben, danke, nimmt er auch mit, ja. Aber das ist nicht der, das kommt noch nebenbei, ja. Das ist vielleicht ein Zusatz, aber das eigentliche Ziel in dieser Zeit ist, dass wir rausgehen, Menschen zu Jesus führen, ja, und dass sie errettet sind. Das ist unser Job. Das ist unser Job. Das geht nicht um, ja, wir beschäftigen uns oft im Alltag um unsere kleinen Dinge und da muss ich das noch und das muss noch hübsch sein und hier noch ein bisschen, ja, und der Spiegel muss noch, ja, alles gut, ja. Aber wir sollen... Der Hauptfokus ist ein ganz anderer in deinem Leben. Der Hauptfokus ist nicht dein Job. Der Hauptfokus ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere gibt er dir. Und ich habe einfach gemerkt, und da nehme ich mich selber nicht aus, ja, raus aus dem Ganzen, unser Fokus ist ab und zu verrutscht im Alltag. Unser Fokus ist, oh, ein Job muss ich vorwärts gehen, oh, das muss ich noch tun und das. Und dann muss ich ja auch noch meine, keine Ahnung, mein Entspannungsding und was weiß ich was alles, ja. Kannst du alles machen, ist alles gut. Aber der eigentliche Fokus in deinem Leben ist, wie kann der Himmel auf die Erde kommen? Was willst du von mir her? Wie bringe ich deine Atmosphäre in die Welt hinein? Wie nehme ich Land ein? Ja? Wie gehe ich vorwärts? Was ist dran? Ja? Wenn das dein Hauptfokus ist, sage ich dir, alles andere kommt automatisch. Weißt, Gott ist ja nicht jemand, der deine Träume dann total verschüttet und sagt, du bist jetzt da und genau das musst du tun. Ja, und sonst bababa. Nein. Gott, wenn du mit ihm vorwärts gehst, er wird dir deine größten Träume erfüllen, die du je hattest, ja. Was weiß ich, du möchtest nach Hawaii, ja. Hast heute die Möglichkeit nicht. Ja, geh mit Gott vielleicht, da wird sich sicherlich eine Tür öffnen, wenn das dein größter Wunsch ist, nach Hawaii zu gehen, dass du in Hawaii evangelisierst, ja. Dann mach's halt dort. Super, auch cool. Also nicht, dass ich nächsten Sonntag, der Pastor sagt, wo ist die ganze Gemeinde hin? Oh, sorry, war ich schuld, die sind alle auf Hawaii. Nein, da kommen wir zum ersten Punkt wieder. Wir hören auf Gott. Genau, aber unsere Priorität, ich glaube aber, ihr habt es, ja, unsere Priorität, Jesus, Fokus Jesus und dann kommt der Alltag, ja. Und deswegen ist auch immer wieder wichtig, und das habe ich so sehr in meinem Leben gemerkt, füll dich, komm runter, komm zur Ruhe. Jeden Tag, also bei mir ist es jeden Tag notwendig. Ich brauche das, sonst gehe ich unter, ja. Ich bin in dem Boot da, wo Petrus ist, ja, und der Sturm tobt, und wenn ich nicht mal runterkomme, ich gehe unter. Ich gehe echt unter. Jesus ist gnädig. Er hebt dir den Arm hin und sagt, komm, du gehst wieder hoch, ja. Aber du musst nicht so weit kommen, dass du untergehst. Genau. Die Wahrheit, wie gesagt, ist nicht unsere fünf Sinne, sondern, also was wir fühlen und schmecken und sehen und so weiter, sondern die endgültige Wahrheit ist die Wahrheit des Wort Gottes. Ja. Johannes 14, Vers 6 sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn du den richtigen Weg gehen möchtest, dann geh mit Jesus. Ja. Dann hast du auch letztendlich die Wahrheit, die in dir ist. Ja. Und dann hast du auch das Leben. Und das ist gewaltig, das ist das ewige Leben. Ja. Es ist das ewige Leben, wo der Heilige Geist jetzt schon in dir lebt. Ja, wo es in der Bibel heißt, so wie er ist, sind auch wir hier in dieser Welt. Nicht irgendwann, wenn wir sterben, sondern jetzt. Ich sag euch, das Christentum, Kinder Gottes, das ist das genialste, phänomenalste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Die Wissenschaftler forschen alles Mögliche, aber ich sage euch, es ist das allergrößte. Da kannst du VIP machen, ja? Was du auch immer möchtest, da kannst du so viele V's hinschreiben, wie du möchtest, ja? Wenn du da eintauchst, da kannst du jede Wissenschaft alles vergessen, weil du bist höher. Du bist höher. Und das irgendwie ist es im Christentum nicht, hier nicht natürlich, ja, aber ist es irgendwie verloren gegangen? Wie genial, wie krass das eigentlich ist. Wir schämen uns teilweise, die frohe Botschaft weiterzugeben. Dabei ist es das, wenn du da reintauchst, ist es das allerkrasseste, genialste, was es überhaupt gibt. Ja, da kannst du dich über Atome und Quantenphysik und was weiß ich unterhalten. Ja, das ist nichts gegenüber dem, was Gott uns gegeben hat. Das ist, ja, lohnt sich eigentlich schon gar nicht. Warum? Weil, wenn du im Wort gehst, setzt du jede Quantenphysik außer Kraft, ja. Du setzt jede Physik außer Kraft, du setzt jedes Atom außer Kraft, ja. Du veränderst Dinge, ja. Da werden auf einmal Metall aufgelöst, ja, physikalisch nicht möglich, ja. Willst du jetzt hier einen Schmelzofen da im Körper haben oder irgendwie sowas, ja. Es geht nicht. Aber du und ich haben was Höheres, was Größeres, das Wort Gottes. Amen. Also, das Höchste, was es gibt, beziehungsweise die höchste Wahrheit, was es gibt, ist Jesus, das Wort. Und das bringen wir rein. Und das Genialste ist an dieser Wahrheit, die Wahrheit verändert sich nicht. Ja? Früher haben wir gelernt, wenn wir gerade bei den Atomen waren, ja, Atome ist die kleinste Einheit, die lassen sich nicht teilen. Jetzt wissen wir wiederum, dass Atome auch aus Teilchen bestehen. Ja? War vor ein paar x Jahren, keine Ahnung, wo ich noch jünger war, war das Atom das kleinste Teilchen. Jetzt haben wir auf einmal eine andere Wahrheit. Ja? Das heißt, die Wahrheit ändert sich hier auf dieser Welt. Aber die Wahrheit bei Gott, das Fundament bei Gott bleibt immer das Gleiche. Und das ist das, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in dieser Zeit, wo alles so schnell geht. Alles ist der Veränderung unterworfen. Ganz ehrlich, wenn du dich in diesen Strom reingibst von dieser Welt, du wirst der Kirre. Ne? Morgen das, heute das, hier der Hype, morgen geht's runter. Ja? Heute steigt die Firma hoch, morgen ist sie pleite. Das. Es hat nichts mehr irgendwo einen Bestand. Da kommst du gar nicht mehr hinterher. Du wirst von links nach rechts gerissen, ja. Heute soll ich Männchen sein, morgen soll ich Weibchen sein, ja. Übermorgen weiß ich gar nicht mehr, ob ich Männchen oder Weibchen bin, ja. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Aber dein Ruhepunkt ist Jesus. Da gehst du zurück. Da bekommst du neue Kraft. Und damit gehst du raus und veränderst die Welt. Ja. Zur Aufmunterung mal wieder, ja. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Ja. Du bist ein Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Denn der, der in dir lebt, hat die Welt schon überwunden. Er hat den Teufel besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat alles besiegt. Er hat alles für dich vollbracht. Du bist mit ihm an himmlische Orte versetzt. Es gibt keinen höheren Platz mehr für dich als da, wo du schon angelangt bist. Ja, und jetzt gilt es einfach nur noch Fokus. Ja, Fokus zu setzen. Weil Glaube ist nichts anderes. Was vertraue ich? Vertraue ich dem, was ich sehe? Vertraue ich dem, was das Wort Gottes sagt? Du glaubst nur noch das, was das Wort Gottes sagt. Und du hast alles überwunden. Es steht hier drin. Ne? Alles. Alles. Egal, was es ist in deinem Leben. Egal, welcher Sturm gerade tobt in deinem Leben. Was es auch ist. Du vertraust darauf, auch wenn du es nicht gleich siehst. Und du bleibst darauf standhaft. Und du wirst es sehen, wie es sichtbar wird. Halleluja. Und der Glaube an das Wort überwindet, wie gesagt, jedes Hindernis dieser Welt. Und daher konnte letztendlich auch Petrus auf dem Wasser gehen. Er glaubte an das Wort, was Jesus ihm gesagt hat, und damit setzte er Jesus' physikalische Gesetz außer Kraft. Je mehr wir dem Wort auch vertrauen und danach handeln, ja, desto mehr entfaltet sich auch letztendlich seine Kraft in unserem Leben. Je mehr du da reingehst, je mehr du darüber meditierst, je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du damit sprichst, danach handelst, desto mehr wirst du die Kraft in deinem Leben spüren und sehen. Also wenn du heute Morgen da bist und gar nicht weißt, von was der redet da vorne, ja, dann empfehle ich dir einfach, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Ja? Und es kommt nicht darauf an, 20 Seiten Bibel auf einmal zu lesen. Auch gut, aber es bringt nichts, wenn du es nicht inhalierst. Also, also darüber meditierst. Ja? Dann nimm dir lieber einen Vers, im Kontext natürlich, jeden Tag und meditier darüber. Herr, was bedeutet dieser Satz genau für mich? Herr, was hat es für Auswirkungen genau in meiner Situation? Was wolltest du damit sagen mit diesem Satz? Ja? Was wolltest du damit machen oder aussagen? Ja? Durch seine Wunden bin ich geheilt. Herr, heißt es jetzt wirklich, ich bin vollständig geheilt? Musst du hören. Ja, das heißt es. Ja, Herr, aber ich spüre die Symptome noch. Inhalier es weiter. Ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Jede Krankheit geht aus meinem Körper raus. Jede Krankheit geht aus meinem Körper. Und so gehst du von Offenbarung zu Offenbarung. Was? Ich bin aus dem Wort Gottes geboren. Gott lebt in mir. Ich habe die gleiche DNA wie Gott. Wow, kann Gott krank sein? Nein. Wow, ich kann eigentlich gar nicht mehr krank sein. Wow. Na, und so gehst du von Offenbarung zu Offenbarung. Das kriegst du aber nur hin, das kriegst du nicht hin, ah, durch seine Wunden bin ich geheilt und bla bla bla und dann hat er das und das gemacht, ah ja, und dann ging er dahin. Hey, okay, hast das Buch gelesen, super. Es ist gut, wenn du es kennst, aber du musst es wirklich für dich persönlich nehmen, für dich persönlich inhalieren, ja. Also inhalieren meine ich verarbeiten. Das muss runterrutschen, ja. Das Wort verändert, ja. Letztendlich was, kurzer Ausflug nochmal, du bist Geist, ja. Du lebst in einem Körper und du hast eine Seele. Ja, dein Geist ist bei deiner Wiedergeburt neu geboren. Dort ist alles drin, was du brauchst. Du bist perfekt. Ja, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist frei von jeder Schuld. Du bist genial gemacht. Ja, in deinem Geist ist alles wow. Ja, in deinem Körper spürst du noch Symptome. Ja, und deine Seele, du merkst ab und zu, die will nach links und nach rechts. Was muss denn jetzt verändert werden? Deine Seele. Deine Seele muss verändert werden, ja. Deine Seele muss umgepolt werden. Deine Seele muss kapieren, das, was im Geist ist, ist die Wahrheit, ja. Und wenn deine Seele es immer mehr kapiert, was die Wahrheit ist, das letztendlich ist ja auch dein Denken, ja. Dein Denken formt sich dann um. Du denkst wie das Wort Gottes. Umso mehr öffnet sich der Kanal. Umso mehr Frieden hast du in deinem Leben, ja? Umso mehr fließt durch deine Seele, durch in deinen Körper. Wenn es durch deinen Körper fließt, merkst du, dass Heilung in deinen Körper kommt, ja? Das ist das Erste, wo sich's freisetzt, dieser Kanal. Dann Ströme lebendigen Wasser werden durch dich durchfließen und hinausfließen. Du merkst dann, wenn dieser Kanal noch weiter geöffnet wird, das kannst du gar nicht verpacken in deinem Körper, ja? Dein Körper ist voll und es fließt raus in deine Umgebung und Heilung und die Atmosphäre des Himmels fließt weiter. Das ist letztendlich das, was wir tun sollten. Seele umpolen. Wir werden immer mehr verwandelt. Ja, immer mehr verwandelt. Indem wir in das Wort Gottes reinschauen, heißt es. Ja, dein Geist wird nicht mehr verwandelt. Der ist wiedergeboren. Ich meine, der ist aus Gott geboren. Was willst du noch verwandeln? Aber deine Seele hat vielleicht noch nicht so viel davon mitbekommen. Ja, vielleicht hat sie auch schon was mitbekommen, ja. Aber da gilt es, dich immer mehr damit zu beschäftigen. Ja? Und das kann dir keiner mehr nehmen. Weißt du, dieses Wort kann dir keiner mehr nehmen. Und es trägt dich. Es trägt dich durch jeden Sturm. Es trägt dich durch jeden Angriff des Teufels. Es trägt dich, wo auch immer du hingehst. Es trägt dich, wie es Petrus auf dem Wasser getragen hat. So trägt dich das Wort Gottes durch dein Leben. Du brauchst es. Es ist deine Substanz. Es ist der Fels, auf dem du dein Leben aufbauen solltest. Wenn ein Sturm kommt, ja, wird er dieses Haus nicht zerstören, weil es einen festen Grund hat, ein festes Fundament hat. Das Wort Gottes. Die ganze Bibel spricht davon. Die ganze Bibel. Und viele Christen leben einfach ihr Leben weiter und wundern sich dann, warum auf einmal alles zu Bruch geht. Weil das Fundament gefehlt hat. Fütter dich mit dem Fundament. Inhalier's. Mach. Ja, beschäftig dich da damit. Umso mehr du das inhaliert hast, ja, desto mehr sprichst du es auch. Desto mehr kommt es aus dir raus. Und unsere Sprache letztendlich wiederum hat Macht. Worte haben Macht. Ja? Wir sprechen letztendlich das, was in unserem Herzen, was in uns drin ist. Das, was wir gerade, ja, mit was wir uns gerade beschäftigen, mit was alles drin ist, ja, von dem sprechen wir. Und mit dem bauen wir unsere Zukunft. Letztendlich auch. Wir haben gesagt, das Wort hat Schöpfungskraft. Oh, ich habe schon 10 vor. Ich bin noch nicht mal halb durch. Ich werde schneller. Ups, ich hätte noch so viel für euch. Ja, ich kürze ein bisschen ab. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die wichtigsten 3 Punkte. Worte haben machst. Du sprichst das aus, ja, letztendlich. Und daran kannst du dich auch selber messen. Was sprichst du den ganzen Tag? Ja, sprichst du schlecht über andere, sage ich, sollte deine Seele noch mal ein bisschen mehr mit dem Wort Gottes reingehen. Ja, zeigst du mit dem Finger auf andere, regst du dich ständig auf, was auch immer. Braucht vielleicht deine Seele mehr Ruhe, mehr Füllung in dem Ganzen, was das Wort Gottes sagt. Ja, wird für dich gebetet, ja, und du gehst zum Nächsten und sagst, mir tut immer noch alles weh, sage ich, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Füllung mit dem Wort Gottes. Ja, mehr Ding. Das ist jetzt keine Anklage oder irgendwas, versteht mich nicht falsch. Wir sind alle im Wachstum, ja, aber Fokus Wort Gottes. Also bevor du den nächsten Satz mal loslässt, ja, vielleicht nach dem Gebet oder nach irgendwas, was sagt denn das Wort Gottes? Ja, wenn du deinen Nachbarn nächstes Mal anflauen möchtest wegen irgendwas, was sagt denn das Wort Gottes? Ja, wenn dir jemand doof kommt und dich was weiß ich was nennt, was sagt denn das Wort Gottes? Ja, ist ganz einfach geworden dann. Weißt du, wenn dich jemand blöd anmacht von der Seite und du sagst, und das kommt an dich, ja, dann kannst du dich maßlos aufregen und sagen, du bist doch nicht besser, du bist noch schlimmer wie ich, ja, und so weiter und so fort. Oder du kannst sagen, hey, ich bin König, ich bin Priester, ich bin Kind Gottes, höher geht's nicht mehr, ja. Der hat gerade, eigentlich hat er den in mir beleidigt, ja, egal, ich bete einfach für ihn, ich segne ihn, ja, ich muss mich gar nicht mehr aufregen. Das ist ein Wachstum. Ich sage nicht, dass ich da schon bin, ja, aber ich nehme es mir, wie ihr hört aus meinem Sprechen, ich nehme es mir vor, ja, da immer mehr reinzugehen. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Ausrutscher bei mir, dann verzeiht mir, ja. Ich bin auch im Wachstum, wie jeder andere auch, aber das sollte doch unser Weg sein. Wir sollten uns doch nicht mehr von der Welt tangieren lassen, von den Umständen, wenn der Feind mal wieder versucht, irgendwie irgendwas zu gegenschießen und jemand anders gebraucht, ja. Hey, so what? Ja, das wirft uns doch nicht mehr aus der Bahn. Nein. Wir stehen fest auf diesem Felsen. Wir sind verankert auf diesem Felsen. Ja, wir gucken in diesem Felsen, was steht da drin? Ah! Wir segnen. Ja, wir segnen. Wir geben die Liebe weiter. Das ist doch unser Anspruch. Damit sprichst du Leben. Damit sprichst du das Leben. Jetzt muss ich ein bisschen überspringen. Ein kleiner Punkt noch und dann höre ich auf. Ich verspreche es euch, 2 Minuten. Ab jetzt, okay? Was hindert diesen Strom in dir? Was hindert das Ganze in dir, dass es fließt? Haben wir bei Petrus gesehen. Petrus hat den Fokus verschoben. Er hat angefangen zu zweifeln. Er hat Angst bekommen. Das hindert diesen ganzen Strom. Sobald du anfängst zu zweifeln an dem Wort Gottes, sobald du deinen Fokus wegveränderst, ja, dann hört der Strom auf und es fließt nicht mehr. Ja, und das ist auch das damit gemeint, dann werden wir auch die Frucht nicht sehen. Und auch das ist ein Wachstum. Ja, aber umso mehr wir das Wort Gottes verinnerlichen, umso mehr wir dieses Vertrauen darauf setzen, umso mehr wir von Stufe zu Stufe gehen, ja, wirst du merken, wie der Zweifel weniger wird, ja. Und der wichtigste Punkt, wenn Zweifel kommen, wenn Angst kommt, ja, sag in Jesu Namen weg da damit. Jeder Zweifel, jeder Geist des Zweifels, jeder Angstgeist muss jetzt gehen, jeder Zweifelgeist muss jetzt gehen in Jesu Namen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und ich gehe jetzt vorwärts. Egal was links und rechts passiert, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir die richtige Richtung gibst. Ich gehe voran mit dir. Ja, ganz wichtig. Und meinen letzten Satz lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ja, weil der dann letztendlich ging Petrus nicht auf dem Wasser, sondern er ging auf dem Wort. Ja? Und genau so wie er auf dem Wort geht, wie das Wort ihn getragen hat, so trägt auch dich das Wort in deinem Leben. Halleluja. Und damit möchte ich Schluss machen. Genau. Und ich möchte einfach noch ganz kurz für uns alle beten, weil das habe ich einfach noch auf dem Herzen, dass wir kurz aufstehen nochmal und ich möchte es einfach nochmal aktivieren, ja, und auch nochmal, dass wir da wirklich in diesen Raum da reingehen, wo Gott uns haben möchte letztendlich. Lasst uns in Sprachen kurz beten. O Herr, wir danken dir so sehr, Herr. Wir danken dir so sehr, Herr, dass du uns hoch erhoben hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für das Wort, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du es vollbracht hast, Herr Jesus. Und bitte, Herr, vergib uns jetzt, wo wir mit dem Fokus abgewichen sind, wo wir dich nicht an erster Stelle gestellt haben, wo wir vielleicht nicht dieses Fundament haben, diesen Fels noch haben, ja, wo du sagst, Herr Jesus, ja, wir sollen uns auf dich stellen, wir sollen unser Haus auf dich bauen, wir sollen alles, was wir tun, letztendlich aus dir heraustun und dann hast du uns zugesagt, dann wird es super gut werden, ja. Und Herr, wo wir jetzt den Fokus verlassen haben, vergib uns da, Herr. Wir wollen uns heute Morgen neu ausrichten, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir setzen neuen Fokus auf dich, Herr Jesus. Wir sprechen dir heute, ja, und wir sagen dir, Herr Jesus, führ du uns, leite du uns, ja. Wir wollen das tun, was du uns zeigst, Herr. Du hast getan, was du den Vater im Himmel, was der Vater im Himmel tut, ja. Das hast du getan, Herr. Wir wollen das tun, was du uns sagst, durch deinen Heiligen Geist, was du uns zeigst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir da vorwärts gehen dürfen. Ich danke dir, Herr, wo heute Stürme sind, Herr, dass die Stürme aufhören in Jesu Namen, ja. Ich gebiete jeden Sturm Ruhe, Ruhe jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass jeder von uns jetzt wirklich, ja, auf dem Wasser geht, ja, auf dem Wasser geht. Ja, so wie Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Und das meine ich jetzt nicht, dass jeder jetzt anfängt, in der Badewanne zu testen oder auf dem Wasser gehen kann, ja, sondern einfach, dass das Wort Gottes uns trägt, dass wir felsenfest davon überzeugt sind, dass dieses Wort Gottes die Wahrheit ist und dass du uns überall, wo du uns hinführst, dass das Wort Gottes uns trägt. Und es setzt sich frei über jeden Einzelnen hier und am Livestream in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Bleib doch gleich mal stehen. Halleluja. Weil wir stehen auf dem Wort. Sag mal, ich stehe auf dem Wort. Also wenn du auf dem Wort stehst, dann heißt das, dass du höher bist, hat Christian schon gesagt, dass du höher bist als alles andere. Das heißt, wenn du auf dem Wort stehst, dann sind deine Worte, die du aus dieser Position heraus sprichst, über allem, was hier im Sichtbaren ist. Amen. Halleluja. Okay, jetzt stell dir einfach mal gerade jetzt vor, wo gab es vielleicht in der letzten Woche oder in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen oder wie auch immer, irgendwie so etwas in deinem Leben wie einen Berg, wo du sagtest, oh, da weiß ich nicht, wie ich da drüber kommen soll. Okay? Ja, mach dir einfach mal das bewusst. Wo gab es da etwas, was mir wirklich zu hoch war scheinbar? Okay? Jetzt einfach in dieser Dimension, wo wir wirklich sagen, wir stehen auf dem Wort, sieh dich jetzt in diesem Moment über diesem Umstand. Okay? Weil du stehst auf dem Wort. Das heißt, du bist höher als dieser Umstand. Amen? Bist du da? Ja. Halleluja. Okay. Wenn du da bist, dann können wir jetzt aus dieser Position heraus zu diesem Umstand sprechen. Wir können jetzt zu diesem Berg sprechen, weil wir in der höheren Position sind. Und das ist gehört, egal ob es da eine Veränderung in der Physik braucht oder in der Chemie oder in der Seele vielleicht von Menschen oder in dem Herzen eines Bankers oder wo auch immer es Veränderung braucht. Das Wort, das du jetzt sprichst, steht höher. Okay? Also, lass uns jetzt im Namen Jesus sage, ich spreche im Namen Jesus jetzt aus dieser Position zu diesem Umstand in meinem Leben. Und ich befehle diesen Berg, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Ich stehe auf dem Wort. Ich zweifle nicht eine Sekunde. Ich sage jetzt, jetzt ist dieser Berg unter meinen Füßen. Halleluja. Und dann tritt mal kräftig drauf, sodass er so richtig unten drunter ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann feier mal seinen Sieg. Sag mal, danke, Jesus, für deinen Sieg. Halleluja. Oh, danke für deinen Sieg, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr, dass du der Sieger bist in jedem Umstand, Herr. Wir danken dir, dass du der Sieger bist in jeder Situation, Herr. Herr, wir sagen auch hier im Raum, über jedem Umstand, der irgendwo im Leben eines von uns hier ist oder der bei jemand über dem Livestream ist, Herr. Herr, wir sagen, dieser Umstand verändert sich jetzt. Er verändert jetzt seine Form. Physik verändert sich jetzt. Chemie verändert sich jetzt. Umstände verändern sich jetzt. Zahlen verändern sich jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Herzen verändern sich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Amen. Amen und Amen. Du gehst in diesem Sieg. Halleluja. Danke, Jesus. Und dieser Sieg wird allein wirksam gemacht durch die unendliche Liebe deines Vaters zu dir. Also es ist die Liebe Gottes, die diesen Glauben wirksam macht. Galater 5, Vers 6 heißt es, so gibt es nun nicht mehr, oder so hat nun nicht mehr beschnitten sein oder unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Er hat Kraft. Seine Liebe macht diesen Glauben wirksam. Und deswegen gerade jetzt an der Stelle, lass uns noch einen Moment stehen. Gerade jetzt an der Stelle, wenn du heute Morgen hier bist und du hast nicht diese Gewissheit der Verbindung zu seiner Liebe, weil das ist der Kanal, durch den der Glaube Kraft bekommt. Du bist vielleicht hier heute Morgen oder du schaust über Livestream zu und du fühlst dich wie weit weg. Du sagst, ja, das ist alles schön und gut, aber ich bin noch wie abgeschnitten. Vielleicht hast du nie in deinem Leben irgendwie irgendwo das Gefühl gehabt, ja, ich bin wirklich verbunden, ich gehöre wirklich dazu, ich bin wirklich ein Teil. Weißt du, heute Morgen ist die Liebe des Vaters hier und er ruft dich. Weißt du, sein Herz ruft dich und er sagt, komm an mein Herz, komm nah zu mir. Die Liebe Gottes macht heute die Brücke. Die Liebe will diesen Glauben in dir zum Explodieren bringen, dass du sagst, jawohl, ich habe eine Bestimmung. Jawohl, ich habe eine Berufung. Jawohl, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu dieser Familie Gottes. Halleluja. Ich bin ein Teil von dem, was Gott tut in dieser Zeit. Wenn du heute Morgen hier bist und es ist für dich noch so, du bist wie abgeschnitten davon oder etwas hat dich getrennt einfach auch von dieser Liebe. Vielleicht war das Sünde in deinem Leben und Sünde hat dich getrennt von dieser Liebe. Vielleicht hast du diese Liebe mal bekannt oder gekannt, aber du bist wieder davon weggekommen von dieser Liebe. Du hast dich wieder entfernt von dieser Liebe. Wenn dich das betrifft heute Morgen, er ruft dich, weißt du, sein Herz sucht dich. Das ist das Geniale am Liebesherzen des Vaters. Sein Herz sucht dich. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weißt du, er sucht dich. Er sucht dein Herz heute Morgen. Er sucht dich. Jesus sucht dein Herz. Du bist nicht einfach hier, einfach so, sondern du bist hier, weil Gottes Herz dich sucht. Vielleicht bist du heute hierher gekommen und du bist noch gar nicht sicher, was du hier eigentlich sollst oder was du hier eigentlich willst. Aber ich sage dir, es ist das Herz Gottes, das dich sucht. Es ist das Herz Gottes, das sich nach deinem Herzen ausstreckt. Und wenn du sagst einfach, jawohl, ich möchte einfach wirklich in diese Verbindung kommen mit dem Herzen Gottes. Ich möchte in diese Verbindung kommen mit diesem Herzen der Liebe. Ich möchte in Verbindung kommen mit der Liebe meines Vaters im Himmel. Dann möchte ich jetzt einfach an dieser Stelle, gerade jetzt an dieser Stelle, wollen wir alle einfach für dich beten. Wir wollen einfach mit dir beten und für dich beten, weil wir wollen sicherstellen, stellen, dass es heute hier, auch über Livestream und hier live vor Ort, dass es niemand gibt, der einfach nicht in dieser Verbindung zur Liebe des Vaters ist. Er möchte dich haben. Er sucht dich. Sein Herz sucht dich. Seine Liebe sucht dich. Halleluja. Halleluja. Wenn dich das betrifft, wenn du sagst, jawohl, ich möchte heute wirklich mich verbinden mit seiner Liebe. Ich möchte verbunden werden. Weißt du, du musst nichts tun. Du musst nur Ja sagen. Du musst nicht irgendwie eine bestimmte Leistung vorwegbringen, sondern du musst einfach nur Ja sagen. Du musst nur sagen, jawohl, ich verbinde mich mit dieser Liebe des Vaters im Himmel, die meinen Glauben wirksam macht, vielleicht ganz neu wirksam macht. Vielleicht hat etwas dich wirklich, hat dein Glauben ja wie zerbrochen oder weggehaut. Und als der Christian gepredigt hat, hast du gesagt, oh, das hört sich einfach schön an, aber irgendwie, ich habe dazu keinen Zugang. Weißt du, heute möchte die Liebe des Vaters ganz neu die Brücke machen und er möchte deinen Glauben wirksam werden lassen. Er möchte deinem Glauben die Kraft geben, die dein Glaube braucht durch die Liebe Gottes. Wenn du hier bist und du sagst, jawohl, ich brauche diese Liebe, ich möchte mich heute mit dieser Liebe ganz neu verbinden, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht wieder ganz neu, vielleicht möchtest du einfach dass er einfach ja, deine Hand ergreift heute Morgen. Und das ist das, was er tut. Weißt du, er geht auf dich zu, er sucht dich und er sagt, hey, darf ich deine Hand ergreifen? Und du sagst ja. Du sagst einfach ja. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte dazu ja sagen, dann wollen wir jetzt zusammen beten. Und wenn du das willst, dann einfach streck gerade jetzt mal deine Hand aus, wenn du hier live vor Ort bist. Sagst, jawohl, ja, ich möchte mich jetzt verbinden mit dieser Liebe des Vaters. Dann einfach streck deine Hand aus da, wo du bist, sodass ich sehen kann, einfach hier im Raum, streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann, ist da jemand, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diese Verbindung, ich möchte jetzt in diese Verbindung eintreten. Ja, Gott, zieht deine Hand dahin, ist noch jemand da, er sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diese Verbindung eingehen, ich möchte jetzt in diese Verbindung eintreten, ich möchte jetzt einfach ja, nach Hause kommen. Ja, ich möchte jetzt einfach, dass Gott mein Glauben ganz neu aktiviert. Vielleicht gab es Dinge in deinem Leben, die wirklich diesen Glauben abgeschnitten haben, die dich schwach gemacht haben, ja, die dich abgetrennt haben. Gott möchte dir jetzt ganz neu begegnen. Er möchte dir jetzt seine Liebe zeigen. Ja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ja, wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich auch gleich jetzt mit rein, einfach in dieses Gebet, weil Jesus ruft dich. Weißt du, seine Liebe sucht dich, seine Liebe ruft dich. Und wir wollen einfach zusammen ein Gebet sprechen. Wir wollen einfach alle zusammen ein Gebet sprechen. Komm, lass uns einfach mal alle zusammen dieses Gebet sprechen. Lass uns einfach zusammen sagen. Und du, der deine Hand gehoben hast, einfach sprich es einfach laut mit. Und wenn du über Livestream zuschaust, sprich es einfach auch laut mit und sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass deine Liebe meinen Glauben wirksam macht. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich fern von dir gelebt habe, wo ich fern von deiner Liebe war, wo ich abgetrennt war, wo ich gesündigt habe. Herr, das tut mir leid. Aber ich danke dir, dass du mein Herz gesucht hast. Und heute Morgen sage ich ja, ja zu deiner Liebe. Ich komme und ich renne in deine Arme. Und ich sage, Vater, sei du durch Jesus der Herr meines Lebens. Sei du mein Erlöser, Jesus. Und verbinde mich ganz neu mit deiner Liebe und damit mit deinem Glauben. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich danke dir für jeden, der jetzt dieses Gebet vielleicht heute ganz neu gesprochen hat, zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben gesprochen hat, auch jeder über Livestream. Ich danke dir, Herr, dass deine Liebe uns immer, ja, dass sie stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können, Herr. Dass sie uns überwältigt, Herr. Und Vater, so setze ich gerade jetzt frei, Herr. Herr, dass jeder einfach hier in diesem Raum wirklich überwältigt wird von deiner Liebe, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, dass deine Liebe stärker ist. Oh, füll uns mit deiner Liebe, die unseren Glauben wirksam macht, Herr. Füll uns gerade jetzt ganz neu mit deiner Liebe. Halleluja. Streck einfach mal deine Hände aus. Er möchte dich neu fühlen. Weil Seine Liebe macht dein Glauben wirksam. Seine Liebe gibt deinem Bekenntnis Kraft. Gib dem Wort auf deinen Lippen Kraft. Danke, Vater, dass du uns ganz neu überwältigst mit deiner Liebe gerade jetzt. Dass du uns einhüllst mit deiner Liebe gerade jetzt, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Gott sagt zu dir, Claudia, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und du überlässt dich ihm und er baut auf und er macht neu. Und er ruft das, was nicht ist, ins Dasein. Ja, es ist wie, wenn er ganz neue Bereiche in deiner Seele ins Leben rufen würde, gerade jetzt. Er ruft sie ins Dasein, er ruft ja, ganz tief in deiner Seele, er ruft seine Liebe hervor, er ruft seine Freude hervor, er ruft einfach Gesundheit hervor in deiner Seele, gerade jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Er spricht und es geschieht. Ja, wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu, dann ist es nicht ein Wort, wo er sagt, ja, in 3 Jahren mache ich alles neu, sondern jetzt. Jetzt mache ich alles neu. Jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, du sendest dein Wort und du heilst uns. Das ist interessant, er sandte sein Wort, heißt es, und heilte sie. Ja. Es war das Wort, auf dem Petrus ging und es ist das Wort, das dich heilt. Halleluja, Halleluja. Deswegen auch, wenn du einen körperlichen Schmerz oder ein körperliches Problem hast, gerade jetzt kannst du dich einfach mal ausstrecken. Weil er hat sein Wort gesandt heute Morgen. Und sein Wort heilt dich. Halleluja. Streck dich einfach aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi danke ich dir für dein Wort, das ausgegangen ist. Und ich danke dir auch über Livestream. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort heilt. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi spreche ich dieses Wort der Heilung jetzt über jedem Einzelnen, der gerade jetzt zuschaut. Ich befehle jedem Körperteil, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In dem Namen Jesu Christi, ich befehle jedem Schmerz, jetzt deinen Körper zu verlassen. Ja, dein Wort ist ausgesandt und ich befehle in dem Namen Jesu Christi, jedem Gelenk in die Ordnung Gottes zu kommen, jetzt in dem Namen von Jesus. Ich befehle jedem Organ zu funktionieren gemäß der Schöpfungsordnung Gottes gerade jetzt. Ich befehle jedem Nerv, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle jeder Bandscheibe an ihren Platz zu kommen. Ich befehle in dem Namen Jesus, jedem Wirbel, jeder Sehne, jedem Band in die Ordnung Gottes zu kommen, die Wirbelsäule sich zu strecken, da wo sie krumm war, in dem Namen Jesu Christi. Ich befehle jetzt in dem Namen Jesus, Herr, das Metall sich verwandelt in Knochensubstanz. Danke, Herr, für deine kreative Kraft heute Morgen hier, Herr. Danke, Herr, du hast dein Wort gesandt, um uns zu heilen. Halleluja. Oh, das lebendige Wort ist hier. Du hast es gehört. Das Wort war Gott. Das Wort war bei Gott. Durch das Wort ist alles geschaffen. Es ist das kreative Wort. Durch das kreative Wort wird gerade jetzt ein Unterleib neu geschaffen. In Jesu Namen. Gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Kommt in die Ordnung Gottes. Zysten lösen sich auf. Myome lösen sich auf. In dem Namen Jesu Christi. Die gesamten Organe kommen in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. Diese Schmerzen verschwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Vater, dass du Ohren gerade jetzt frei machst, Herr. Herr, ja, ich sehe gerade, da ist so ein dumpfes Ohr, wo wie so Dumpfheit drauf ist seit einiger Zeit. In Jesu Namen, ich befehle jetzt, diesem Ohr sich zu öffnen und diesem Druck, dieser Dumpfheit jetzt zu verschwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen, er sendet sein Wort der Heilung gerade jetzt. Sinusitis muss weichen in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Viren haben keine Chance, sich zu erhalten, sondern durch das Wort Gottes befehle ich diesen Viren jetzt abzusterben in deinem Körper. In Jesu Namen, Borrelien Borrelien. Jemand ist hier und du hast seit einigen Jahren Borrelien in deinem Körper und medizinisch gesehen gibt es da nicht die Lösung, es gibt nicht die Möglichkeit, dass sie sich einfach so auflösen, sondern ich sage, in dem Namen Jesu Christi, durch das Wort Gottes, müssen sie sich auflösen. Jetzt. Er sandte sein Wort. Er sendet jetzt sein Wort. Und ich befehle diesen Borrelien, jetzt abzusterben und sich aufzulösen in deinem Körper und sämtliche Symptome jetzt zu verschwinden, zurückzugehen in dem Namen Jesu Christi. Von heute an, danke Heiliger Geist, danke Jesus. Oh, seine Gegenwart ist hier. Halleluja, sein Wort ist hier. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Diese chronische Schlaflosigkeit, seine Kombination aus Seele und Körper. Ich sage jetzt, durch das Wort Gottes, ja, ich spreche jetzt das Wort der Heilung in deine Seele und in deinen Körper. Und in dem Namen Jesus befehle ich dieser Schlaflosigkeit, jetzt dich zu verlassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei frei und los. Oh, seine Gegenwart ist hier. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Vielleicht spricht er persönlich zu dir gerade jetzt sein Wort. Weißt du, vielleicht spreche ich nicht deinen Zustand konkret aus jetzt hier, aber weißt du, Gott sendet sein Wort und er heilt dich. Es ist jenseits auch von meinen Worten. Gott spricht über meinen Worten, spricht er zu dir. Halleluja, Halleluja. Er sagt auch, in dem Namen Jesus, ich spüre das für einige wichtig, jede Macht von Hexerei über deinem Leben ist zerbrochen in dem Namen Jesu Christi. Sei frei und los. Es ist vorbei in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gebt mir mal die Ehre für sein Wort. Halleluja. Oh, sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Macht. Sein Wort ist die Kraft. Halleluja. In seinem Wort ist der Sieg. Du gehst auf seinem Wort und das Wasser trägt. Du sprichst sein Wort und Dinge kommen in Existenz, die in Existenz kommen sollen und Dinge lösen sich auf, die sie auflösen sollen. Du gehst mit seinem Wort. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Wort Gottes ist auf deinen Lippen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt, lass uns noch zusammen geben. Lass uns im Glauben geben. Auch hier gilt, die Liebe Gottes aktiviert deinen Glauben auch beim Geben. Ja. Letzten Sonntag haben wir im Glauben und in der Liebe gegeben für den messianisch-jüdischen Leib Christi in der Ukraine und europaweit und weltweit. Und durch die Liebe, die euch bewegt hat, konnten wir 15.000 Euro nach Kiew geben. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Amen. Halleluja. Und heute möchte ich einfach, dass du dich vom Herzen Gottes bewegen lässt für den Bau des Reiches Gottes hier in Deutschland und Europa. Einfach das, was Gott jetzt tut. Wir haben so viele Projekte am Start. Wir sind jetzt gerade dabei. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir den Kindergarten gegründet, also den Verein das für den Kindergarten gegründet. Preist den Herrn. Er heißt Kindergarten Wonneland e.V., heißt der Verein. Preist den Herrn, Kindergarten Wonneland e.V. Also der Verein ist gegründet und wir sind jetzt, wir gehen jetzt mit großen Schritten in die Richtung, dass wir schauen, dass wir Pläne bekommen, wie wir unser neues Gebäude drüben, einen Teil dieses Gebäudes wollen wir umbauen für den Kindergarten und da machen wir jetzt Pläne, um das einfach dann auch zu beantragen und so weiter. Also, und das wird natürlich auch wieder einiges an Geld kosten, auch so ein Umbau kostet natürlich Geld. Also das ist ein Projekt, das gerade auf unserem Tisch ist. Übrigens, über diesen Verein hinaus, wenn du sagst, jawohl, irgendwie kann ich mich sehen, auch an diesem Projekt Kindergarten mich zu beteiligen. Sei es, du bist vielleicht noch Erzieher, wir können noch Erzieher gebrauchen auch. Ja, du bist Erzieher oder Erzieherin oder sei es einfach, dass du sagst, ja, ich habe da ein gewisses Know-how auch für solche Dinge, für solche Projekte, so Gründungsprojekte im christlichen Bereich, Kindergarten oder sowas. Ich möchte da einfach das mit anschieben. Dann darfst du dich gern bei uns melden, weil wir wollen einfach dann auch mal so ein Treffen machen, aber für alle, die einfach dieses Projekt voranbringen wollen. Dann melde dich einfach bei uns, sag einfach Bescheid, sag uns einfach, wie du dich da sehen kannst, auch für dieses Projekt dich da einzubringen, weil das läuft jetzt. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und Und was wir auch starten, ganz neu jetzt ab Februar, ab diesem Monat, werden unsere Gottesdienste, Teile unserer Gottesdienste, 14-tägig im rumänischen nationalen christlichen Fernsehen ausgestrahlt. Halleluja, preis den Herrn. Alpha Omega TV ist der größte christliche Fernsehsender in Rumänien, erreicht wirklich das ganze Land, wird viel gesehen, auch von Orthodoxen und überhaupt im ganzen Land Rumänien. Und da kommen jetzt alle 14 Tage ab Februar kommen da jetzt unsere Botschaften. Da haben wir viel investiert und sind immer noch dabei zu investieren. Ja, der Hutan verbringt viel Zeit da damit, die Botschaften zu schneiden und das alles bereit zu machen, damit rumänischen Untertitel versehen, Deutsch mit rumänischen Untertiteln. Ja, wir hatten es versucht mit KI, aber das wollten sie dann doch nicht in Rumänien, obwohl es perfekt ist, aber sie wollen es dann doch lieber klassisch. Aber die Botschaft kommt nach Rumänien. Amen. Halleluja. Fast alle meine Bücher sind auch auf Rumänisch übersetzt. Ja. Das ist auch gut. Dann werden Sie Werbespots da einbauen dann für das Buch, so dass die Botschaft rausgeht. Halleluja. Amen. Glory. Halleluja. Gott tut Neues. Amen. Und so haben wir viele weitere Projekte, die einfach auf dem Tisch liegen. Evangelistische Dinge, auch Esoterikmesse ist bald wieder, wo wir vertreten sein werden. Ja, das Wort geht raus. Neue Gemeinden sollen gegründet werden, neue Glory-Häuser überall im Land. Unsere Glory-Life-Schule soll erweitert werden und so weiter. Also, ja, wenn die Liebe Gottes gerade jetzt Glauben in dir aktiviert, dann gib einfach aus diesem Glauben, der durch die Liebe aktiviert ist, frag den Heiligen Geist, was soll ich investieren heute? Einfach aus Liebe zu dir in das Reich Gottes. Und dann werden wir es so machen, dass wir hier vor Ort, hast du dir ja die Möglichkeit, entweder in bar zu geben oder mit der Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist, kannst du die ausfüllen. Die eine Hälfte tust du rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Ja, per Überweisung kannst du geben oder per PayPal oder per Kreditkarte. Also nutze die Möglichkeiten, wie du geben kannst. Und hier vor Ort, wie gesagt, geben wir jetzt die Eimer durch. Und während ihr gebt, einfach habe ich noch zwei Zeugnisse. Eins ist vom letzten Sonntag direkt. Jemand schreibt ja, die ist letzten Sonntag sehr stark berührt worden. Schreibt, was für eine starke Predigt war das. Ich hatte den Eindruck, dass der Himmel aufgegangen ist. Dein Bekenntnis hat jeden Christen so berührt und ich glaube, jeder wollte in diesem Moment dich und Boris Krisenko umarmen. Ja, dankeschön. Halleluja. Herzlichen Dank, dass du uns immer wieder die Augen öffnest und den richtigen Weg zeigst. Und jetzt kommt's. An diesem Tag sind auch bei mir so viele Türen geöffnet worden. Nämlich Nadja hat für meinen Rücken und für meine finanzielle Situation gebetet. Nun habe ich keine Rückenschmerzen mehr und das MRT heute ergab keinen Bandscheibenvorfall. Halleluja. Preist den Herrn. Und das nächste Wunder. Gleich am Montag, weil sie hat auch gebetet für Finanzen, gleich am Montag hatte ich einen Termin bei meiner Sozialversicherung wegen Ablehnung von Reha-Antrag von meiner Rentenversicherung. Und schließlich kam im Gespräch auch die Ablehnung von meiner Teilerwerbsminderungsrente nochmal hoch, die ich eigentlich schon als abgeschlossen betrachtet habe. Nun hat mir meine Berater empfohlen, nochmals dieses Thema zu beantragen und mir wieder neue Hoffnung gegeben. Ich freue mich, dass ich durch das Gebet die starke Liebe von Jesus gespürt habe. Herzlichen Dank. Ich danke eurer Gemeinde, die uns immer wieder zeigt, dass Jesus lebt und mit uns ist. Amen. Halleluja. So ist es. Jesus ist mit uns. Preist den Herrn. Und hier noch ein starkes Zeugnis auch für die Kraft von Vergebung. Und zwar schreibt die Miriam, die ist Lehrerin, sie schreibt, ein intelligentes Mädchen aus der Schule wurde stark gemobbt. Andere Kinder warfen sich selbst auf den Boden und beschuldigten dann dieses Mädchen. Sie war zwar schon in der 7. Klasse, aber sehr schüchtern und konnte sich gegen die Anschuldigung nicht wehren. Auch die Lehrer glaubten den starken und lauten Schülern. Schließlich kam es dazu, dass sie die Schule verlassen musste und auf eine Förderschule kam, also Sonderschule quasi. Ein intelligentes Mädchen kam auf die Sonderschule. Und da ist Miriam Lehrerin und sie schreibt hier, in der Bibliothek der Förderschule kam ich mit dem Mädchen oft ins Gespräch und mir war klar, dass sie nicht hierher gehörte. Sie erzählte mir, dass sie den Schülerinnen einfach nicht verzeihen könne, weil sie ihr das angetan haben. Ich konnte ihr von der Vergebung erzählen und dass sie es machen sollte, und zwar auch aus egoistischen Gründen, um frei zu sein. Ja. Das hat sie hier gelernt. Halleluja. Auch aus egoistischen Gründen solltest du vergeben. So verging Woche um Woche und wir sahen uns insgesamt in einem halben Jahr 3 bis 4 Mal. Doch die Gespräche über Gott waren intensiv und meine Gebete im Hintergrund stark. Nun vor den Ferien erzählte sie mir, dass sie sich 2 Schulen angeschaut habe und nun auf ein Internat gehen würde, um ihr Abitur zu machen. Wir umarmten uns und ich bestärkte sie, dass sie immer mit Gott gehen kann. Es ist so schön, was Vergebung ausmacht und wie Vergebung dieses Mädchen freisetzen konnte. Danke, Jesus. Amen. Ist es nicht stark? Halleluja. Weißt du, so viel kann Vergebung ausmachen, so viel kann das lösen. Ja? Wo Unvergebenheit ist, war sie auf der Förderschule, auf der Sonderschule und als Vergebung ihr Herz freigesetzt hatte, jetzt kann sie Abitur machen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Wow. Puh, bin selber ganz bewegt noch. Halleluja. Okay, segnen wir die Sammlung.